Abschnitt 2 aus Nicholas Nickleby, Band 4 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 30. Kapitel, Teil 2. Inzwischen waren unter der vereinten Mitwirkung der Damen zwei Tische, ein hoher und schmaler und ein niedriger und breiter, aneinander gerückt und gedeckt. Oben standen Austern und unten Bratwürstchen. Im Zentrum lag die Lichtschere und gebackene Kartoffeln waren platziert, wo sie am besten Raum gefunden. Man holte noch zwei Stühle aus dem Schlafzimmer. Miss Snevellicci saß am oberen und Mr. Lillywick am unteren Ende der Tafel. Nicholas hatte nicht bloß die Ehre, Miss Snevellicci zur Seite, sondern auch neben Miss Snevellicci's Frau Mama und Miss Snevellicci's Herrn Papa gegenüber zu sitzen. Kurzum, er war der Held des Festschmauses, und als nach Beendigung desselben warmes Getränk aufgesetzt wurde, stand Mr. Snevellicci auf und schlug des wackeren und genialen jungen Mimen Gesundheit in einer Rede vor, welche so rührende Äußerungen über die bevorstehende Trennung desselben von der Gesellschaft enthielt, dass Miss Snevellicci zu weinen anfing und sich in das Schlafzimmer zurückziehen musste. »Psst, still, seien Sie ganz still davon«, sagte Miss Ladbruk, die die Freundin begleitet hatte und nach einiger Zeit den Kopf hereinsteckte. »Sagen Sie, wenn sie wieder hereinkommt, sie griffe sich zu sehr an.« Miss Ladbruk begleitete ihre Worte, bevor sie die Tür wieder verschloss, mit so vielen geheimnisvollen Winken, dass ein tiefes Stillschweigen eintrat, und während desselben blickte Miss Nivellicis Herr Papa, und zwar mit unendlicher Grandezza, alle Anwesenden nach der Reihe an, besonders aber Nicholas, und fuhr dabei fort, beständig sein Glas zu leeren und wieder zu füllen, bis die Damen mit Miss Snevellicci zurückkehrten. »Sie brauchen sich nicht im Mindesten zu beunruhigen, Mr. Snevellicci«, sagte Mrs. Lillywick. »Sie ist nur ein wenig angegriffen und erregt und war es schon seit heute Morgen.« »So, das ist also alles«, bemerkte Mr. Snevellicci. »Gewiss«, riefen sämtliche Damen, »machen Sie nur kein großes Wesen darum.« Diese Äußerungen waren bei Mr. Snevellicci's Würde als Mann und Vater nicht eben sehr schicklich. Er musste seinen Unwillen doch an jemand auslassen. Er sah zum Gegenstande desselben die unglückliche Mrs. Snevellicci und fragte sie, was es zum Teufel bedeuten sollte, dass sie ihm so etwas zu hören gäbe. »In aller Welt, mein Bester«, entgegnete Mrs. Snevellicci. »Sei so gut, mich nicht deinen Besten zu nennen«, polterte er. »Oh, bitte, bitte, Papa, nicht so«, fiel Miss Snevellicci ein. »Was denn nicht so, Kind? Sprechen Sie nicht so.« »Warum nicht? Ich will hoffen, dass du nicht glaubst, es wäre hier jemand, dessen Anwesenheit mich verhinderte, zu sprechen, wie mir's eben beliebt.« »Es will Sie ja niemand daran hindern.« »Und wenn's jemand wollte, würde er's nicht können. Ich schäme mich meiner selbst keineswegs. Mein Name ist Snevellicci. Man kann mich finden im Broad Court, Bow Street, wenn ich in der Stadt bin. Und bin ich nicht zu Hause, kann jedermann im Schauspielhause nach mir fragen. Teufel auch, ich sollte meinen, dass ich da bekannt wäre. Die meisten Leute haben mein Porträt im Zigarrenladen um die Ecke rum gesehen. Ich bin wohl schon in den Blättern erwähnt, mehr als einmal. Sprechen, ich will dir was sagen. Wenn ich dahinter käme, dass jemand seinen Scherz getrieben hätte mit den Neigungen meiner Tochter, so würde ich freilich nicht sprechen. Er sollte sich wundern, ohne dass ich spräche. Das ist meine Weise.« Also redend versetzte Mr. Snevellicci seiner linken Hand drei tüchtige Streiche mit der geballten rechten, ohrfeigte das Phantom eines Mannes, trank abermals ein Glas auf einen Zug aus und wiederholte, »Das ist meine Weise.« Alle öffentlichen Charaktere haben ihre Fehler, und die Wahrheit ist, dass Mr. Snevellicci dem Trinken ein wenig ergeben war, oder vielmehr, wenn die ganze Wahrheit gesagt werden soll, dass er fast niemals nüchtern war. Er pflegte 3 Trunkenheitsstadien durchzumachen. Zuerst nahm er einen hohen Ton an, sodann wurde er zänkisch und zuletzt zärtlich. Wenn er in seinem Fache beschäftigt war, kam er nie über das Stadium des hohen Tones hinaus. Allein in Privatgesellschaften machte er alle 3 durch, und zwar in so rasch aufeinanderfolgenden Übergängen, dass er nicht selten diejenigen in Erstaunen setzte, welche die Ehre seiner Bekanntschaft genossen. Er hatte daher kaum noch ein einziges Glas getrunken, als er in glücklicher Vergessenheit der Anzeichen von Kampfbegier, welche er kundgegeben, alle Anwesenden anlächelte und in lustig befeuertem Tone die Gesundheit der Damen ausbrachte. »Ich liebe Sie«, fügte er umherblickend hinzu, »ich liebe Sie alle miteinander.« »Alle doch wohl nicht«, wendete Mr. Lillywick im Tone milder Gegenrede ein. »Wie ich sagte, alle miteinander«, wiederholte Mr. Snevellicci. Der Steuererheber schaute mit einer Miene gravitätischen Erstaunens, welche zu sagen schien, »das ist mir ein sauberer Mann«, im Kreise umher. Auch drückte sich einige Verwunderung darin aus, dass Mrs. Lillywick keine Anzeichen von Schauder oder Entrüstung blicken ließ. »Eine Liebe ist der andern wert. Ich liebe Sie und Sie lieben mich«, setzte Mr. Snevellicci hinzu, »und was meint man wohl, was er noch oben eintat, als wenn seine Worte nicht schon in hinreichendem Maße aller Sitte Trotz geboten hätten? Er blinzelte ganz offenbar und ohne Scheu, blinzelte mit seinem rechten Auge Henrietta Lillywick zu.« Der Steuererheber sank im Übermaße des Staunens auf seinem Stuhle zurück. Hätte ihr als Henrietta Bettdauker jemand zugeblinzelt, es würde ungeziemt im höchsten Grade gewesen sein. Aber als Mrs. Lillywick! Kalter Schweiß bedeckte ihn, und während er noch sann, ob er nicht vielleicht träumte, wiederholte Mr. Snevellicci sein Blinzeln und trank dabei Mrs. Lillywick pantomimisch, ja, warf ihr sogar eine Kusshand zu. Mr. Lillywick stand auf, ging stolzen Schrittes nach dem anderen Ende des Zimmers und stürzte buchstäblich über Mr. Snevellicci her. Mr. Lillywick war kein leichtes Gewicht, und die Folge war deshalb, als er auf Mr. Snevellicci stürzte, dass Mr. Snevellicci unter den Tisch stürzte. Mr. Lillywick folgte ihm nach, und die Damen schrien. »Was ist denn das? Sind die Herren toll geworden?« rief Nicholas, zog den Steuererheber unter dem Tische wieder hervor und warf ihn auf einen Stuhl, als wenn er ein ausgestopfter Popanz gewesen wäre. »Was soll denn das? Was haben Sie vor? Was wollen Sie denn?« Während Nicholas den Steuererheber hervorgezogen, hatte Smike Mr. Snevellicci denselben Dienst geleistet, der nunmehr seinen Widersacher mit dem leeren Blick der Trunkenheit anstarrte. »Schauen Sie, Sir«, erwiderte Mr. Lillywick nach seiner erstaunten Frau zeigend, »da ist Seelenreinheit und Turnüre vereint, und Ihre Gefühle sind verwundet, tief verletzt.« »Himmel, was er für Unsinn schwatzt«, rief Mrs. Lillywick in Erwiderung auf Nicholas fragende Blicke aus. »Es hat mir ja niemand etwas gesagt.« »Niemand etwas gesagt? Wohl«, rief der Steuererheber, »aber sah ich ihn dir nicht...« Er konnte es nicht über sich gewinnen, das Wort auszusprechen, ahmte aber Mr. Snevellicci's Blinzeln nach. »Nun, das muss ich sagen«, zürnte Mrs. Lillywick, »meinst du denn, dass mich niemand ansehen dürfte? Wenn es der Fall wäre, so möchte doch dieser und jener verheiratet sein.« »Also fühltest du dich nicht beleidigt?« »Beleidigt«, wiederholte Mrs. Lillywick verächtlich, »du hast alle mögliche Ursache, die ganze Gesellschaft auf deinen Knien um Verzeihung zu bitten.« »Meine Beste um Verzeihung bitten?« »Allerdings, und mich zuerst. Glaubst du, ich wüsste nicht am besten zu beurteilen, was schicklich und nicht schicklich ist?« »Das versteht sich ja ganz von selbst«, riefen sämtliche Damen. »Glauben Sie, dass wir nicht zuerst sprechen würden, wenn irgendetwas vorginge, das eine Rüge verdiente?« »Glauben Sie, dass sich die Damen nicht darauf verständigen?« fiel Mr. Snevellicci ein, zupfte an seinem Hemdekragen, murmelte von Abläuen und dergleichen, und dass er sich davon nur in Anbetracht des Alters Mr. Lillywicks abhalten ließe, worauf er den Steuererheber ein paar Augenblicke fest und missbilligend anschaute, kaltblütig aufstand und die Damen bei Mrs. Lillywick beginnend der Reihe nach küsste. Der unglückliche Steuererheber blickte gar erbärmlich nach seiner Gattin hinüber, wie wenn er erforschen wollte, ob Mrs. Lillywick noch einen Zug von Miss Petowker hätte, bat, als er sah, dass es nur zu gewiss nicht der Fall war, äußerst demütig die ganze Gesellschaft um Verzeihung und setzte sich ein so betrübter, entmutigter und entzauberter Mann wieder nieder, dass er trotz all seiner Selbstüberhebung und Selbsthätschelei ordentlich Mitleid erregte. Mr. Snevellicci wurde im Entzücken über seinen Triumph und den erhaltenen, unbestreitbaren Beweis seiner Beliebtheit bei dem schönen Geschlechte sogleich äußerst munter, um nicht lärmend zu sagen, sang aus freien Stücken mehr als ein Lied von nicht unbedeutender Länge, gab in den Pausen Erinnerungen aus seinem Leben zum Besten, welche sich auf verschiedene schöne, reiche und vornehme Damen bezogen, die eine Leidenschaft für ihn gehegt, deren mehrere er hochleben ließ und bei deren Erwähnung er bemerkte, dass er jetzt, wenn er seinen Vorteil mehr bedacht hätte, in seinem Wagen mit Vieren umherkutschieren könne. Diese Erinnerungen schienen jedoch in Mrs. Snevellicis Brust eben keine schmerzliche Bewegung zu erwecken, denn sie ließ sich durch dieselben ganz und gar nicht darin stören, Nikolas die mannigfachen Talente und Vorzüge ihrer Tochter darzulegen. Auch ließ es die junge Dame durchaus nicht daran ermangeln, sich in ihrem allervorteilhaftesten Lichte zu zeigen, wodurch sie jedoch, obgleich durch alle Künste Miss Ledrooks unterstützt, schlechterdings nicht zu bewirken vermochte, dass Nicholas seine Aufmerksamkeiten gegen sie verdoppelte, denn seine Abenteuer mit Miss Squeers schwebten ihm so lebhaft vor, dass er der Dame im ganzen Zauber sehr mannhaft widerstand und sein Benehmen so streng bewachte, dass ihn sämtliche Damen, nachdem er sich entfernt hatte, einstimmig für ein Ungeheuer von Unempfindlichkeit erklärten. Am folgenden Tage wurden die Riesenanschläge richtig angeheftet und verkündigten dem Publikum in allen Farben des Regenbogens, in jeder denkbaren Schriftart und durch die hässlichsten Missgeboten von Lettern, dass Mr. Johnson abends die Ehre haben würde, zum letzten Male aufzutreten und dass man geziemend ersuche, die Billets recht frühzeitig holen zu lassen, da ein so außerordentliches Zuströmen zum Theater zu erwarten sei. Denn es ist merkwürdig genug, aber durch die Theatergeschichte längst über allen Streit erhoben, dass es ein hoffnungsloses Unternehmen ist, Zuschauer in ein Schauspielhaus hineinzuziehen, wenn man ihnen den Glauben nicht beizubringen vermag, dass sie schlechterdings nicht hineinkommen werden. Als Nikolas abends auf der Bühne erschien, fiel ihm zu seiner Verwunderung eine ungewöhnliche Unruhe in den Gesichtern der ganzen Gesellschaft auf. Er blieb jedoch nicht lange im Zweifel über die Veranlassung, denn ehe er noch fragen konnte, trat Mr. Crummles zu ihm und teilte ihm sehr aufgeregt mit, dass ein Londoner Schauspieldirektor anwesend wäre. »Verlassen Sie sich darauf, er ist wegen des Wunderkindes hier«, sagte Crummles, ihn nach dem kleinen Loche im Vorhange ziehend, um ihm den Londoner Schauspieldirektor zu zeigen. »Ich hege nicht den mindesten Zweifel, dass ihn der Ruf des Wunderkindes hergezogen hat. Das ist er, der da, im Überrocker und ohne Hemdekragen. Es soll 10 Pfund wöchentlich haben, Johnson, soll für keinen Heller weniger die Londoner Bretter betreten. Und er bekommt es nicht, wenn er nicht auch meine Frau gleichfalls für 10 Pfund wöchentlich engagiert. Oder ich will Ihnen was sagen. Ich gebe mich und die beiden Jungen in den Kauf und er soll die ganze Familie für 30 Pfund haben. Es kann gar nichts billiger sein. Er muss uns alle nehmen, wenn keiner von uns ohne die anderen kommen will. Manche Londoner Künstlerfamilien machen es ebenso und erreichen stets ihren Zweck. 30 Pfund wöchentlich. Es ist gar nichts, Johnson. Es ist ein Spottgeld. Nicholas sagte, das wäre es allerdings, und Mr. Vincent Crummles eilte zu seiner Gattin, um ihr anzukündigen, dass er über die einzig annehmbaren Bedingungen vollkommen einig mit sich geworden und fest entschlossen sei, keinen Heller abzulassen. Als der Vorhang aufgezogen war, steigerte sich die durch des Londoner Schauspieldirektors Anwesenheit hervorgerufene Aufregung noch 1000-fach. Jedermann wusste, dass der Londoner ausdrücklich nach Portsmouth gekommen war, um ihn, jedermann, spielen zu sehen. Einige von denen, die im ersten Auftritt nichts zu tun hatten, eilten hinauf in den Luftraum und reckten die Hälse, um ihn zu sehen, und andere rekognoszierten aus der Schauspielerloge. Einmal sah man ihn lächeln. Er lächelte, als der komische Pachter tat, als ob er Fliegen finge, während Mrs. Crummles ihren größten Knalleffekt ausführte. »Schon gut, mein Bester«, sagte Crummles faustschüttelnd, als der komische Pachter abtrat. »Ihr Engagement geht mit dieser Woche zu Ende.« Desgleichen sahen auch die auf der Bühne Beschäftigten keine Zuschauer, sondern nur ein Individuum. Alle spielten lediglich für den Londoner Schauspieldirektor. Als Mr. Linville in einem plötzlichen Zornauflodern den Kaiser einen Tyrannen nannte und darauf seinen Handschuh käuete und hinzufügte, »Doch ich muss mich verstellen«, heftete er die Blicke auf den Londoner Schauspieldirektor statt, wie es in Fällen dieser Art sich schickt, düster auf die Bretter herniederschauend sein Stichwort zu erwarten. Als Miss Bravassa in ihrer Arie ihren Liebhaber ansang, der gemäß dem Brauche vor ihr stand, bereit, ihr zwischen den Fersen die Hände zu schütteln, sahen sie nicht einander, sondern den Londoner Schauspieldirektor an. Mr. Crummles starb mit starr auf den Londoner Schauspieldirektor gehefteten Augen, und als ihn die beiden Leibwächter, nachdem er einen sehr qualvollen Tod gestorben war, forttrugen, sah man ihn die Augen öffnen und nach dem Londoner Schauspieldirektor lugen. Endlich sah man den Letzteren einschlafen, nicht lange nachher wieder aufwachen und fortgehen, worauf die ganze Gesellschaft über den unglücklichen komischen Pachter herfiel und erklärte, dass er durch seine Buffonerie ganz allein daran schuld wäre. Mr. Crummles sagte, dass ihm dieselbe schon längst kaum erträglich gewesen, und wiederholte seine Engagementsaufkündigung. Dies alles deuchte Nicholas äußerst ergötzlich, und er freute sich von ganzem Herzen, dass der wichtige Mann sich entfernt hatte, ehe er selbst auftreten musste. Er spielte seine Rollen in den beiden letzten Stücken so rasch als möglich ab und ging mit Smike nach Hause, nachdem er mit unbegrenztem Jubel auf und unter unerhörtem Beifalle abgetreten war, wie man auf den schon seit ein paar Stunden gedruckten Anschlagzetteln für den folgenden Tag las. Die Post des anderen Morgens brachte einen sehr kurzen, dintebefleckten, krähenfüßigen und geheimnisvollen Brief von Newman Knox. Newman forderte Nicholas auf, keinen Augenblick zu verlieren, um nach London zurückzukehren und womöglich noch am selbigen Abende einzutreffen. »Das will ich«, sagte Nicholas, »der Himmel weiß, dass ich in bester Absicht und gar sehr wider meinen Willen hier blieb. Ich habe aber doch vielleicht zu lange gezaudert. Was mag vorgefallen sein? Smike, da nimm meinen Geldbeutel, pack unsere Sachen und bezahl unsere kleinen Schulden. Mach hurtig, damit wir die Post nicht versäumen. Ich werde sogleich wieder hier sein.« Er eilte nach Crummles Wohnung, klopfte den Schauspieldirektor aus dem Bette und kündigte ihm an, dass er augenblicklich nach London zurückkehren und somit Abschied von ihm nehmen müsse. Er war die halbe Treppe schon wieder hinunter, ehe sich Crummles von seinem Erstaunen hinlänglich erholt hatte, um ein paar Worte von den Anschlagzetteln herausstottern zu können. »Ich kann nicht helfen«, rief Nicholas zurück. »Setzen Sie meine Gage von dieser Woche dagegen. Oder nennen Sie eine Summe, wenn Sie dadurch nicht schadlos gehalten werden. Aber rasch, rasch!« »Wollen eins gegen das andere aufheben«, rief Crummles. »Aber können Sie denn nicht noch einen einzigen Abend bleiben?« »Keine Stunde, keine Minute«, entgegnete Nicholas ungeduldig. »Wollen Sie keinen Abschied von meiner Frau nehmen?« sagte Crummles ihm vor die Haustür nachfolgend. »Dürfte mich nicht mehr aufhalten, und wenn ich dadurch mein Leben, ich weiß nicht, um wie viele Jahre verlängern könnte«, antwortete Nicholas. »Da ist meine Hand und nehmen Sie meinen herzlichen Dank, aber ich darf nicht noch mehr Zeit verzetteln.« Er riss sich gewaltsam los und war gleich darauf verschwunden. »Bei meiner Seligkeit«, sagte Crummles noch immer gespannten Blickes nachschauend, »wenn er so auf den Brettern spräche und fortliefe, welch ein Geld würde er ins Theater ziehen. Er hätte die Rundreise mit mir durchmachen sollen, würde mir von großem Nutzen gewesen sein. Aber er weiß nicht, was ihm gut ist. Er ist ein Brausekopf. Junge Leute sind unbesonnen, sehr unbesonnen.« Da Mr. Crummles einmal in der Stimmung war, zu moralisieren, so würde er vielleicht noch einige Minuten fortmoralisiert haben, wenn er nicht mechanisch nach seiner Dose gegriffen hätte, die er in der Westentasche zu tragen pflegte. Da er nun aber keine Weste und also auch keine Westentasche fand, so wurde er sich der Dürftigkeit seines fast nur in einem Schlafrocke bestehenden Anzugs bewusst, verschloss rasch die Tür und eilte in sein Zimmer zurück. Smike hatte unterdessen seine Aufträge ausgeführt. Nicholas langte mit ihm auf dem Hofe des Posthauses atemlos an. Als nur eben noch einige Minuten übrig waren, nahm die Plätze und kaufte noch für seinen Reisegefährten aus einem Laden dicht neben dem Posthause einen Reiserock, der etwas groß für einen wohlgenährten Pachter gewesen sein würde. Allein der Verkäufer erklärte, und zwar mit viel Wahrheit, dass der Rock ganz außerordentlich säße und Nicholas würde ihn in seiner Ungeduld gekauft haben und wenn er noch zweimal so außerordentlich gesessen hätte. Als er mit Smike nach der zum Abfahren bereitstehenden Postkutsche eilte, war er nicht wenig überrascht, sich auf einmal so eng und heftig umarmt zu sehen, dass er fast vom Pflaster emporgehoben wurde. Auch verringerte sich sein Erstaunen nicht, als er Crummles ausrufen hörte: »Er ist's, mein Freund, mein Freund!« Um des Himmels willen, rief er und tat alles, was in seinen Kräften stand, sich loszumachen. »Was haben Sie vor?« Der Schauspieldirektor gab keine Antwort, sondern presste ihn aber und abermals an die Brust und rief: »Leb wohl, mein edler Freund, mein löwenherziger Bruder, lebe wohl!« Mr. Crummles ließ nie eine Gelegenheit unbenutzt, Beweise seiner theatralischen Kunst vor Augen zu legen, und war ausdrücklich erschienen, um ein öffentliches Lebewohl von Nicholas zu nehmen. Um dasselbe noch imponierender zu machen, applizierte er jetzt Nicholas zu dessen lebhaftestem Verdrusse eine rasche Folge von Theaterumarmungen, die, wie männiglich bekannt, darin bestehen, dass der Umarmende sein Kinn auf die Schulter des Umarmten legt und über die letztere hinüberschaut. Mr. Crummles umarmte im höchsten Melodramenstile und gab dabei sämtliche herzbrechendste Abschiedsstoßseufzer aus den gangbaren Stücken zum Besten. Auch war dies noch nicht alles, denn der ältere Master Crummles machte dieselbe Szene mit Smike durch, während Master Percy Crummles in einem sehr kleinen, verblichenen, theatralisch über die linke Schulter geworfenen spanischen Kamlottmantel in der Stellung eines Schergen daneben stand, der darauf wartet, die beiden Opfer der Bosheit, Tyrannei oder Gerechtigkeit zur Hinrichtung zu führen. Die Zuschauer lachten sehr herzlich, und da es offenbar das Beste war, eine gute Miene zum bösen Spiel zu machen, lachte Nicholas gleichfalls, sobald es ihm gelungen, sich loszumachen. Er befreite den sprachlosen, ganz überwältigten Smike, erstieg mit ihm das Kutschdach und fuhr mit einem Handkusse zu Ehren der nicht anwesenden Mrs. Crummles ab. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 8. Oktober 2024.